Deutschlandfunk. Freistil. Man geht in ein Konzert, wozu man eigentlich keine Lust hat, und trifft dort den Partner fürs Leben. Man muss pünktlich zum Bewerbungsgespräch sein, gerät in einen Stau und ist zu spät. Oft passieren Dinge, bei denen man denkt, das kann doch kein Zufall sein. Die Menschen neigen dazu, unerklärliche Ereignisse erklären zu wollen. Der Psychoanalytiker C.G. Jung hat dafür den Begriff der Synchronizität geprägt. Sinnstiftend, so Jung, sei das Suchen und Finden kausaler Zusammenhänge, auch dann, wenn sie in der Realität nicht bestünden. Statistiker gehen die Sache rationaler an, jonglieren mit Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten. Philosophen versuchen, das Phänomen Zufall mit Logik in den Griff zu bekommen. Neurologen erforschen Abläufe im Gehirn und können eine evolutionsbedingte Vorliebe für Kausalitäten festmachen, die zum Überleben von Nutzen sind. Psychologen sprechen von Rationalisierung im Nachhinein. Zufall ist etwas vom Schönsten, was es gibt, weil das, glaube ich, hält das Leben lebenswert. Und das ist was Besonderes, wenn ich das jetzt sage, weil ich, Nadja würde jetzt sagen, ausgerechnet du sagst das, weil ich manchmal sehr gerne plane und weiß, was Sache ist. Und der Zufall... Sag das. Genau. Ah, okay. Genau. Also ich denke, mit unseren Stücken laden wir den Zufall regelrecht ein, bei uns mitzuspielen. Weil dann, wenn es richtig gut ist, ist meistens der Zufall im Spiel und nicht etwas, das du geübt hast oder geprobt. Wie das der Zufall will, habe ich genau das Thema morgen in meiner Vorlesung. Unser Leben ist nicht planbar. Also an jeder Stelle müssen wir immer wieder feststellen, ich habe zwar meine Pläne gemacht, aber es kommt dann doch ganz anders als gedacht. Die Welt als Wundertüte ist eine Welt, in der es Zufälle gibt und ich bin sehr froh, in einer solchen Welt zu leben. Und gerade die Ursprungszeit des Sonnensystems war mehr oder minder chaotisch gewesen. Und dass also so etwas wie die Erde herauskommt, ist jetzt nicht unbedingt Zufall, aber es ist halt ein ganz spezielles Produkt der Prozesse, die in unserem Sonnensystem stattgefunden haben. Kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Eigentlich sagt dieser Spruch was relativ Banales. Also man kann ihn ganz verkürzt übersetzen mit kleine Ursachen haben große Wirkungen. Das passiert auch schon manchmal, wo man denkt, ich habe mein schönes rotes Kleid angehabt und das hat bestimmt dann gewirkt und das probiere ich nächstes Mal aus. Oder man läuft durch die Straße und hat so ein komisches Gefühl im Bauch und dann trifft man jemanden, den man ewig nicht mehr gesehen hat. Ewig. Sowas finde ich, das ist Zufall, aber das ist eben kein Zufall. Das ist die Essenz, das Gold im Leben, würde ich fast sagen. Ja, mach nur einen Plan. Oder? Das Leben ist eine Wundertüte. Von Ulrike Burgwinkel und Simonetta Dibban. Ja, es gibt in der Tat Leute, die denken, wenn sie im Spielcasino sind und es kommt 10-mal rot, aha, entweder gibt es nur rote Fächer im Roulette-Kessel, sodass da rot kommen muss, oder irgendwas ist hier getürkt. Walter Krämer, Professor für Statistik. Es gibt andere übrigens, die genau entgegengesetzt argumentieren. Die haben irgendwann mal was von Statistik gehört und vom Gesetz der großen Zahl. Die haben sich gemerkt, langfristig, wenn der Kessel fair ist, muss in der Hälfte der Fälle rot kommen, in der anderen Hälfte schwarz. Es kommt so oft rot. Das heißt, irgendwann muss schwarz ja aufholen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und das ist ebenfalls ein Trugschluss. Schwarz muss gar nichts. Die Kugel hat kein Gedächtnis und erinnert sich an nichts. Das kann man im Alltagsdeutsch interpretieren oder auch im Fachchinesisch der Statistik. In der Statistik sagt man im Allgemeinen dazu signifikant oder auf gut Deutsch nicht mehr durch Zufall erklärbar. Das heißt, wenn Sie etwa eine Münze werfen, es kommt, wenn Sie 100 Mal werfen, 90 Mal Kopf, dann würden Sie sagen, da ist doch irgendwas getürkt und die Münze ist irgendwie manipuliert, sodass das passiert. Das ist nicht mehr durch Zufall erklärbar. In Anführungszeichen auch signifikant. Ein simpleres Beispiel, Lotto spielen. Sie füllen einen Lottoschein aus, geben den ab und gewinnen am nächsten Samstag 6 richtige Dinge. Toll, der Krämer hat mir einen tollen Tipp gegeben. Es muss ja die Vorsehung dahinter gesteckt haben. Nee, dass irgendjemand nächsten Samstag 6 richtige hat, ist fast sicher. Es gibt kaum einen Samstag ohne einen Sechser. Dass speziell Sie der Glückliche sind, das ist aber extrem unwahrscheinlich. Brauchst du mal viele Millionen, fehlt dir jeder Peanut zum Glück. Denn komm zur Lottofee, zu deinem besten Stück. Brauchst du ein Schloss, um zu wohnen, ein Auto funkelnd und schick, denn komm zur Lottofee und mach das große Glück. Wenn das so ist, dass man letztes Mal so gut abgeschnitten hat, dann glaubt man ja auch daran. Dr. Beate Westleuer, Psychoanalytikerin und Coach. Das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie ich mich dann im Bewerbungsgespräch verhalte. Wenn ich selbstsicher bin, das hat letztes Mal geklappt, das wird auch dieses Mal klappen. Und wenn das an der rosa Unterhose liegt, dann muss die eben sein. Und manchmal kann es gut tun, die Dinge und die Ereignisse auf eine solche Weise zu deuten. Stefan Klein, Philosoph, Physiker und Bestseller-Autor. Und manchmal kann es sehr gefährlich sein, wenn man zu viel Sinn in Ereignisse hineinsieht. Sie brauchen nur in Autos zu gucken. Die Menschen haben Maskottchen dabei, an die sie fest glauben. Und das ist wie ein Placebo. Ja, wenn man dann auch dran glaubt, dann funktioniert es auch. Der Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung hat sich vorgestellt, dass es so etwas gibt wie eine höhere Ordnung in unserem Geschehen. Und dass, wenn bei mir im Wohnzimmer ein Bild von der Wand fällt, das mir mein Onkel geschenkt hat, und dieser Onkel tags darauf in den USA stirbt, dass das kein Zufall ist, sondern eine Synchronizität, so eine höhere Schwingung in unserer Welt. Ich denke, diese Maskottchen sind ein Stück weit belegt mit guten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das wird auf dieses Symbol übertragen. Und weil das Maskottchen, was auch immer es ist, ist es der kleine Bär, sind es die Fußballschuhe. In letzter Zeit haben die Fußballer ja fast alle rote Schuhe. Also das finde ich total auffällig. Eigentlich denke ich immer an, nur der Papst trägt rote Schuhe. Und das ist sowas wie göttliche Allmacht, die dann auch den Fußballern angedeihen. Das hat eine tiefe Wirkung auf die Psyche und damit wird dann auch das Gelingen erhöht. Also das soll man nicht kleinreden. Es wirkt nur nicht real aus dem Außen, sondern es wirkt, weil wir im Inneren dran glauben. Ich frage mich erstens, woher der C.G. Jung das wissen will und woher zweitens vor allem der Nagel in meiner Wand wissen will, dass morgen mein Onkel stirbt. Das hat mir leider noch niemand erklären können. Selbstverständlich findet man unter genau definierten Bedingungen im Labor Zusammenhänge, die man nicht durch eine Wechselwirkung in Raum und Zeit erklären kann. Aber zwischen dem rostigen Nagel in meiner Wand und dem Blutgerinnsel im Gehirn meines Onkels in den USA bestehen keine solchen Zusammenhänge. Das Neue und Interessante an diesem Schmetterlingseffekt, den der Meteorologe Lorenz zum Ausdruck gebracht hat, ist die Quantifizierung daran. Dr. Bernd Schuh, Physiker und Wissenschaftsjournalist. Man konnte diesen Gedanken, kleine Ursachen haben große Wirkungen, diesmal in Zahlen fassen, an einem Modell, was die Realität widerspiegelt, nämlich die Meteorologie. Es bringt jetzt nichts Geheimnisvolles zum Ausdruck, sondern es sagt nur, dass die Zukunft, die ich aus den Gleichungen der Physik, die mir sagen, wie sich zum Beispiel Wind und Wetter, wie sich Luftdruck und Temperatur verändern, dass diese Zukunft davon abhängt, wie genau ich die Gegenwart kenne. Bei diesen meteorologischen Modellen ist es eben oft so, dass eine kleine Abweichung in den Anfangsbedingungen Riesenauswirkungen nach langer, langer Zeit oder an weit entfernten Orten hat. Solche Systeme nennt man dann landläufig chaotisch. In Wirklichkeit ist da nichts Chaotisches dran, sondern die entwickeln sich ganz deterministisch, also nach Gleichungen, die vorschreiben, was passieren soll. Aber die Auswirkungen von kleinen Irrtümern sind halt viel größer als in anderen Systemen. Wir haben noch mal Heu. Ich habe nur gemacht, bis wir haben noch mal Heu. Und wie ist es dann mit Und freut mich, als auch Sie? Ursus und Nadeschkin, Clown-Duo aus der Schweiz. Oder wie wäre es mit heute am Abend, also heute ist ein spezieller, also Nein, heute Mama, also heute sind spezieller, also das kommt relativ spät. Ja, das kommt gerade nach und jawohl, und das freut mich, als auch Sie. Ja, und das wiederum nach ja, ich bin gerade nicht nervös, das würde ich hier am Radio nicht machen, das verstehen die nie. Also, Moment, da fangen wir jetzt an bei, wir haben noch mal Heu. Okay. Und machen bis Ham vielleicht, das nicht erwartet. Und dann ging dich auch wieder. Genau, das ist gut. Genau, den Rest können Sie ja schneiden. Genau. Gut, also. Zufall hat mit Planen zu tun. Wenn du gar nichts planst, dann nimmst du wahrscheinlich den Zufall gar nicht so wahr. Weil der Zufall, der stört im Geplanten letztlich. Du musst dann einen Umweg machen oder du musst einen Gang zurückschalten. Aber ich denke, bei uns, dadurch, dass wir sehr oft den Sachen auf den Grund gehen, mit dem Synchronsprechen, genau das Gleiche, auch die Atmung und auch das Stottern und Husten synchron üben, das gibt uns die Möglichkeit, danach komplett freie Texte zu reden. Wir haben noch mal Heu. Ich habe... Ja, ich bin gerade nicht nervös. Ich hab heute am Abend, also heute ist ja ein spezieller, also anders wie man am Ende gegeben. Ich fange nochmals an. Normalerweise würde man ja, aber wir haben dann, also wir haben dann, Sie haben dann ein S, und ja, und das freut mich, als auch Sie haben vielleicht das nicht erwartet, und dann ging ich auch wieder. Ja. Wir haben eine faszinierende Fähigkeit, Muster zu finden, wo oft keine tatsächlichen Muster sind. Und man hört das immer wieder in den Nachrichten oder in Zeitschriften. Denise Menahan-Vaughan, Professorin für Neurowissenschaften. Es taucht ein paar Mal im Jahr auf, Personen, die meinen, die haben ein Gesicht in einem Foto von der Oberfläche von Mars gesehen oder eine Figur oder ein Objekt in anderen Gegenständen erkannt. Wir kennen das alle, wenn wir einfach uns entspannen an Sommertagen und den Himmel beobachten. Man findet Elefanten und Katzen und alle möglichen Kreaturen in den Himmel. Es gibt auch Personen, die meinen, die haben Christus in Teeblättern gesehen oder in Mustern, die einfach in anderen Formen, in anderen Orten auf der Welt entstanden oder gefunden worden sind. Das ist eine Fähigkeit, die wir alle besitzen. Und es kommt auch bestimmt aus der Evolution, wo es sehr wichtig war, zu erkennen, wenn ein anderes Lebewesen in der Gegend war, weil das könnte lebensbedrohlich gewesen sein. Dass also die Erde überhaupt so geworden ist, wie sie ist, hat ja sehr viele Voraussetzungen. Dr. Volker Presper, Astronom. Das heißt, es sind sehr viele Prozesse parallel gelaufen, auch in der Umgegend der Sonne. Das kann man zum Beispiel nachweisen, das ist jetzt keine Fantasie, dass das so war, sondern man kann das nachweisen an bestimmten Elementanomalien, die man in Meteoriten beispielsweise findet. Wir haben also eine sehr turbulente Situation. Die Sonne, die sich gerade so gebildet hat aus einer großen Gaswolke, gravitative Zusammenballung und drumherum war also auch sehr viel Action schon gewesen um die Sonne herum. Die Entwicklung eines Sternes ist letztendlich davon abhängig, zum einen, wie schwer er ist, also welche Masse er hat, und auch wie er zusammengesetzt ist. Wenn also diese Ausgangsparameter mal festliegen, dann unterliegt das schon gewissen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, ein Stern kann sich da nicht x-beliebig entwickeln, er kann nicht x-beliebig hell werden. Ja, also das sind dann schon Dinge, die innerhalb gewisser Gesetzmäßigkeiten stattfinden. Was allerdings natürlich sehr viel Zufall reinbringt, ist dann die Art und Weise, wie turbulent diese Gaswolke ist. Ja, das geht ja teilweise chaotisch zu. Und wenn sich dann aus den Restbeständen von solchen Gaswolken dann einzelne Klumpen herausbilden, aus denen sich dann durch Kollisionen nach und nach die Planeten bilden, dann muss man sich das ungefähr, ja, bildhaft vielleicht mal wie so einen Billardtisch vorstellen. Dann kommt es eben ein bisschen drauf an, wie da die einzelnen Stoßprozesse drin vonstatten gehen. Wenn Sie eben immer dieselbe Ausgangssituation hätten, bei so einem Billardtisch, und tun nur ein ganz kleines bisschen den Anstoßwinkel verändern, dann kriegen Sie am Schluss ein anderes Ergebnis heraus. Ja, da sind natürlich dann auch Zufälligkeiten drin. denken Sie an zufällige Begegnungen, aus denen die Liebe unseres Lebens wird. Wenn Sie nun mit einer festen Vorstellung durch die Welt gehen, wie die Frau Ihres Lebens auszusehen hat und wo Sie die zu treffen haben, dann werden Sie die Liebe Ihres Lebens wahrscheinlich nie finden. Wenn es vom Schicksal bestimmt ist, dass wir uns wiedersehen, dann können Jahre der Trennung so wie im Traum vergehen. Lange her, 26 Jahre her. Ich war noch in der Schule, war noch im Gymnasium, wollte einen Zirkusworkshop besuchen in Wiesbaden und habe mich da angemeldet und war auf der Reise dahin, und in Basel ist der Urs zugestiegen und zufälligerweise war er unterwegs zum gleichen Kurs. Also ich glaube, es gibt keine unzufälligen Freundschaften oder Bekanntschaften. Also das ist, ich glaube schon, dass man Beziehungen schlecht planen kann. So, ne? Also wir haben auch auf unserer Homepage geschrieben, dass wir uns am einen Tag, wir kennen uns nicht, und am nächsten Tag, wir kennen uns jetzt. Und das Lustige ist, dazwischen liegt wirklich der Zufall. Der Zufall? Aber ist es denn Zufall? Ist es nicht eher so eine Art innerer Kompass, der uns dorthin führt, wohin wir eigentlich wollen, es uns aber nicht eingestehen? Bleiben wir beim gängigen Klischee. Der Zufall also, zum zweiten, aber sicher nicht zum letzten Mal, nenne ich erschauernd diesen Lenker des menschlichen Schicksals, dem die Alten göttliche Kraft zumaßen. Der Zufall führt den jungen, sympathischen Frauenarzt und die schöne Gräfin Retzloh in jenes Viertel von Bischofsbrück, in dem das italienische Restaurant Venezia stand. Als ich meiner Frau begegnete, hätte ich sagen können, okay, ist halt auch eine Frau. Oder ich konnte mich mit ihr verabreden und dann hätte ich das vielleicht mit einer kurzen Affäre bewenden lassen können. Oder es ist halt dann eine lange Beziehung und eine Ehe geworden. Das ist eins unserer ganz wesentlichen Bedürfnisse, weil wir da sowas wie Identität herstellen. Also die ganzen Ereignisse, die uns im Laufe des Lebens begegnen, die basteln wir sozusagen rückblickend zu einer Narration, zu einer Erzählung zusammen und bekommen auf diese Art und Weise ein zusammenhängendes Konzept von einem Lebenslauf, und das ist dann unsere Identität. Wenn du mich nie getroffen hättest? Wie, was wäre dann? Dann würdest du dir dasselbe einer anderen erzählen. Ich brauch's dir nicht zu sagen, wenn du es nicht hören willst. Ich will überhaupt nichts hören. Ich will wissen, was du fühlst. Okay, ich fühle, dass du die Beste bist. Dein Gefühl. Wer ist denn das, dein Gefühl? Ohne dieses Narrativ, das wir aber selber rückschauend basteln, wäre es sehr schwer, uns im Leben zu verorten und unserer Arbeit nachzugehen, weil wir nie genau wüssten, wer wir sind. Aber es ist tatsächlich etwas, was wir für uns konstruieren. Meine Mitarbeiterin hat mir heute erzählt, eine Kollegin sollte ihr Büro neu einrichten, die alten Möbel rausschmeißen. Sie wusste nicht, an wen sie sich wenden sollte. Und plötzlich trifft sie eine Innenarchitektin, die sie seit Jahren nicht gesehen hat, auf der Straße und sagt, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass ich dich hier und heute treffe, weil ich brauche unbedingt jemanden, der mich berät, wie ich mein Büro neu einrichten soll. Aber auf der kompliziertere Ebene kann man dann meinen, ich habe heute vergessen, meine Zähne zu putzen und daher habe ich meinen Autoschlüssel vielleicht nicht in der Hand gehabt und deswegen habe ich dann mein Haustür komisch abgeschlossen und nachher hatte ich einen Hauseinbruch. Und wenn ich meine Zähne nur geputzt hätte, wäre das alles nicht passiert. I wonder, I wonder. Synchronizität ist ursprünglich das erste Mal definiert worden von Carl Gustav Jung. Der war ein Freud-Schüler und hat sich später mit Freud überworfen, also ein Psychoanalytiker, der sich aber auch sehr viel mit kollektiven Phänomenen beschäftigt hat. Und der hat Synchronizität definiert als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. Das heißt, es passieren zwei Ereignisse gleichzeitig, die aber nicht ursächlich zusammengehören, wo aber derjenige, dem diese Ereignisse widerfahren, dann eine Bedeutung herstellt, die auf ihn persönlich bezogen ist. Jung hatte ein Konzept, dass es nicht nur ein individuelles Unbewusstes gibt, sondern auch ein kollektives und dass diese Situationen, die auf den Einzelnen wirken, immer auch von der Umwelt insgesamt beeinflusst sind. Man muss diese Meinung nicht teilen, man kann das unterschiedlich angehen. Also ich würde sagen, es gibt durchaus Zufälle, aber wir kennen die Situation ja alle. Ich glaube, jeder hat zigmal im Leben gesagt, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass mir das hier und heute passiert ist. Der Mensch versucht es miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir es ganz schlecht ertragen, wenn wir irgendwo keinen Sinn sehen. Wir sehnen uns nach einem Sinn und weil wir uns nach einem Sinn sehen, haben wir große Schwierigkeiten mit dem Zufall. Nun, Randomness ist ein Anglizismus für rein zufällig, das heißt, es ist kein System dahinter. Und das scheint vielen Leuten gegen den Strich zu gehen und versuchen dann in rein zufälligen Phänomenen irgendeinen Sinn hineinzugeheimnissen, mit Gewalt, wenn es sein muss. Die Synchronizität, von der Herr Jung und seine Anhänger fabuliert, die gibt es nicht. Die kann man nicht nachweisen. Das ist sowas wie Einhörner und Feen und fliegende Spaghetti-Monster. Das Gegenteil von Zufall ist Determinismus. Vorgegebene Gesetze, nach denen sich Dinge abspielen, die Welt als Spieluhr. Das ist das Gegenteil von Zufall. Wenn ich, sagen wir mal, mit guten Erfahrungen in dieser Welt bisher aufgewachsen bin, dann fällt es mir viel leichter, bestimmte Ereignisse, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so günstig aussehen. Da ist mir jetzt jemand ins Auto gefahren, also nicht Totalschaden, aber ich habe da einen Kratzer und deswegen habe ich gelernt, an einer bestimmten Stelle mit dem Autofahren vorsichtiger umzugehen, dann deute ich das eventuell sogar als Glück. Je nachdem, wie ich gestrickt bin, bin ich in der Lage, auch so kleine negative Zufälle positiv für mich zu deuten und die dann konstruktiv für mich zu nutzen. Das hat sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun und mit der Stabilität, mit der psychischen Stabilität, wie ich die Ereignisse, die mich zufällig antreffen, dann deute und was ich dann auch damit mache. Es gibt Menschen, die werden im Alter immer glücklicher, also die können immer besser auch mit negativen Situationen umgehen, wobei das Alter ist zugegebenermaßen nichts für Feiglinge. In der Adoleszenz, da braucht man ja unbedingt das Gefühl, ich kann die Welt erobern, ich habe Großes vor und es wird mir Großes begegnen. Für mich soll es rote Rosen regnen. Das braucht man einfach in der Adoleszenz, um sich auch auf den Weg machen zu können. Wenn man da schon geduckt, gedätscht oder zu viel negative, traumatisierte Erfahrung vielleicht hat, dann ist man vielleicht zu stark eingeschränkt und traut sich nicht mehr. Kinder nehmen die Ereignisse, auf die sie treffen, beziehungsweise was ihnen widerfährt, völlig unvoreingenommen. Also die gehen einfach mit den Situationen so um, wie sie kommen und freuen sich in der Regel über Neues, sind noch neugierig, sind nicht so vorsichtig und können auch gut, zum Teil ja viel besser mit schlechten Erfahrungen oder mit negativen Erfahrungen umgehen als wir. Die Welt ist so fremd und das zeige ich auch meinen Kindern, wenn man ein bisschen älter wird, geht die Zeit so schnell vorbei, weil so viel des Lebens uns bekannt ist. Wenn man ein Kind ist, geht die Zeit so langsam vorbei, weil alles neu ist. Mein Sohn, der ist gerade 3, der macht manchmal zufällig Sachen richtig. Und die Idee ist ja, dass er es irgendwann mal richtig macht sowieso. Das heißt, du kannst das, was dir jetzt als Dreijähriger zufällig gelingt, noch lernen. Also du kannst quasi einen Zufall erlernen. Wenn man ein Tor schießt, zufällig, und das gar noch nicht kann als Kind, oder? Ja, das finde ich, finde das manchmal sehr lustig im Moment, weil dem passieren ja die ganze Zeit Zufälle. Also weil die so viel Blödsinn anstellen, weil sie es noch nicht besser wissen, passiert da sehr oft etwas, wo du denkst, hey Mann, das ist ja genial, dass das geht. Sehen Sie, in der Physik nennt man das Prinzip des minimalen Vorurteils. Wir rennen alle mit Vorurteilen durch die Welt, ganz natürlichermaßen. Und wenn wir zu neuen Erkenntnissen kommen wollen, dann ist es gut, sich nicht nur dieser Vorurteile bewusst zu werden, sondern sie auch abzulegen, sie ganz beiseite zu lassen. Das kann man lernen und das heißt es, sich dem Zufall zu öffnen. Also wir spielen ja oft mit Kontrasten und Gegensätzen und Brüchen. Also wir sagen sowieso eigentlich immer, das einzig Wichtige in der Komik sind Brüche. Deswegen wird etwas lustig. Und was jetzt ein Bruch ist in der Zeit, was quasi das Timing betrifft, oder ein Bruch im Visuellen, ein Gegensatz, einfach etwas Gewohntes durchbrechen. Ein Rhythmus, ein Stil, ein Text. Und ich glaube, deswegen wird etwas komisch. Das war ein Stück, wo wir... Nein. Doch. Falscher Ansatz. Wir waren synchronkrank. Das nein. war die Behauptung. Nein. Okay, nein. Gekommen, ne? Drauf gekommen. Sind wir in der Badeanstalt? Machen ist nicht immer ganz synchron. Also bei synchron denke ich dann komischerweise an Synchronschwimmen oder Synchron. Stefan Krause, Schauspieler und Synchronsprecher. Dass die Note umso besser ist, je präziser zwei Leute von einem 5-Meter-Brett springen und genau dasselbe machen. Und vielleicht ist beim Synchronisieren von Filmen oft so eine Verwechslung, dass man sagt, die höchste Perfektion wäre das, und dann hätte es aber mehr einen sportlichen als einen künstlerischen Charakter, dass man da genauso arbeitet. Und ich denke immer, das stimmt zu 95%, und genau, aber der Rest muss dann was Eigenes sein. Also es muss eben harmonisch passen. Verzeihung, sagt ihr mir nochmal die Tipp? Tipp 90. 90 Re. Und zwar nur den Anfang natürlich. We're not equal partners in this. This isn't the land of 50-50, it's the land of 70-30. Oh, no. This is the land of 60-40. Wir sind keine gleichberechtigten Partner in dieser Sache. Das ist nicht das Land von 50-50, das ist das Land von 70-30. Oh nein, das ist das Land von 60-40. Mir fällt gerade noch eine andere Geschichte ein, von was synchron passiert. Das berühmte, wo man Shakespeare sagt, wo zwei Leute plötzlich genau denselben Gedanken haben oder denselben Satz sagen. Ich habe das oft mit meiner Schwester. Also es ist ja oft mit Leuten, die man lange kennt oder die denselben Humor haben oder sowas. Dann macht jeder denselben Witz. Oder hat plötzlich dieselbe Assoziation und will genau dieselbe Geschichte erzählen. Und sogar dann vielleicht mit den identischen Worten noch. Das ist schon verrückt. Also ich kenne das immer, dass man dann so High Five macht und sagt, hey, Shakespeare oder sowas. Ja, das ist so. Und man wundert sich immer, dass sowas passiert und die Leute lachen. Meistens ist es ja irgendwie ein komischer Spruch oder sowas. Und dass aber Leute das haben, ein gleiches Denken und Fühlen und auch Sprechen. Insofern passieren da auch viele Sachen bei einer Person gleichzeitig, und wenn das bei der anderen Person auch passiert, ist das schon sehr, ja, wie eine große Empathie oder so. Ich kenne es nicht, dass Leute das sagen würden, die sich so gar nicht kennen. Dann wäre es eher wieder Zufall, aber bei Leuten, die sich gut kennen, dann aha, wir ticken wieder gleich. Visuell geht das auch. Also zum Beispiel jetzt hier, was ja ein großes Thema von mir ist, ist hier die aufgeräumten und nicht aufgeräumten Sachen, also die Beschäftigung mit Chaos und Unordnung. Und die Tatsache, wenn ein Schreibtisch zum Beispiel totales Chaos und unaufgeräumt ist, und wenn man daneben einen zweiten Schreibtisch macht und genau nochmal dieselben Sachen genau gleich unaufgeräumt hinlegt, dann wird das Kunst und ganz was Tolles. Dabei ist das einfach ein Riesenchaos, das ist nichts. Aber wenn das genau gleich nochmal, dann ist das was. Und das ist doch erstaunlich. Aus nichts kann man was ganz Tolles machen, nur weil man es verdoppelt. Es gibt gewisse Daten in der Geschichte, da häufen sich Ereignisse. In Deutschland ist es, wie gesagt, der berühmte 9. November, da wurde die Republik ausgerufen nach dem Ersten Weltkrieg. Da war die Reichskristallnacht, wo die Judenpogrome angefangen haben. Da war der Fall der Mauer. Das sind immerhin drei zentrale Daten an einem bestimmten Datum. Aber das ist auch keine Kunst. Wenn man mal die Weltgeschichte durchforstet, findet man viele Leute, wo sich Ereignisse häufen, nehmen Sie den Komponisten Richard Wagner. Da spielt die Zahl 13 eine Rolle. Ich glaube, er ist am 13. gestorben, 13 geboren, 13 Opern komponiert. Die sind alle am 13. aufgeführt worden, immer nur die 13. Man kann in der Vergangenheit in alle möglichen Ereignisse Muster rein, Geheimnissen. Man kann übrigens auch, wenn heute irgendwas passiert, irgendjemanden finden, der vor 500 Jahren das Gleiche schon mal vorhergesagt hat. Davon lebt ja auch die ganze Bibel und Nostradamus und andere. Ist auch eine Industrie für sich, das ist alles Unfug. Das Gehirn sucht nach einem Zusammenhang. Ich glaube, diese Fähigkeit kommt aus der Evolution. Wenn man einfach zurückblickt zu den früheren Mitgliedern des Tierreiches, war das eben so, dass wenn man beispielsweise sich verletzt hatte, das Gehirn sofort nach der Quelle sucht. Ich denke, das ist eine Überlebensstrategie, die wir aus der Natur haben und nicht unbedingt immer noch benötigen. Aber das Gehirn ist eine Struktur, ein Organ, das sich über Millionen von Jahren der Evolution gebildet hat. Und sein Ursprung in diese Suche nach Gründen für Ereignisse kommt aus unserer früheren und auch aktuellen Fähigkeit, beispielsweise Gründe zu suchen, wenn wir uns erkranken oder wenn wir Schmerzen erlebt haben. Wenn Sie nicht daran glauben, dass das Rotwerden einer Ampel etwas damit zu tun hat, dass Autos stehen bleiben, dann gehen Sie nicht allzu oft über die Straße. Sehr viele von uns haben eine Situation erlebt, wo man vielleicht was gegessen hatte und es ging einem nachher schlechter. Dann hat man dann gesagt, ja, ich werde nie wieder Schlagsahne essen, weil ich meine, das hat meine Krankheit verursacht. Möglicherweise war das die Schlagsahne, möglicherweise eben nicht. Aber man vermeidet dann Schlagsahne für vielleicht sehr, sehr lange Zeit, vielleicht für den Rest des Lebens. So lernen Wissenschaftler, indem sie erstmal nur daran glauben, dass sich hinter irgendwelchen Daten auf ihren Messgeräten ein Sinn, ein Gesetz verbirgt. Und so ist unser Gehirn programmiert, dass wir ständig nach einem Sinn suchen. Und manchmal schießen wir etwas über das Ziel hinaus. Das kommt darauf an, ob wirklich ein Kausalzusammenhang besteht. Denn in sehr vielen Fällen, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen in der Statistik überhaupt, beobachtet man zwar schon eine Korrelation, aber es ist keinerlei kausaler Zusammenhang vorhanden. Auch da habe ich mein Lieblingsbeispiel. Es gibt bei Männern eine große negative Korrelation zwischen dem Einkommen und der Zahl der Haare auf dem Kopf. Je mehr Haare, desto weniger Geld. Soll ich jetzt zum Friseur gehen und mir eine Glatze scheren lassen, damit ich mehr Geld verdiene? Das ist Blödsinn. Die beiden Variablen sind zwar korreliert, zwar negativ in diesem Fall, aber keine von den beiden ist die Ursache für die andere. Der Grund für diese Korrelation ist einfach der, dass bei Männern mit wachsendem Lebensalter im Allgemeinen das Einkommen steigt und die Haare ausfallen. Natürlich kann man immer Zusammenhänge herstellen, wenn man sich Mühe gibt. Der Meteorit, der in Chile runterfällt, könnte ja zum Beispiel doch die, ich weiß nicht, Kupferproduktion beeinflussen. Das hat dann natürlich wieder politische Auswirkungen, wenn auch nicht so unmittelbar. Aber dass jetzt der politische Umsturz in Ostasien dann mit dem Runterkommen des Meteoriten zusammenhängt, das würde der Naturwissenschaftler sagen, und ich schließe mich dem Naturwissenschaftler in dem Sinne an, ist Quatsch. Diese Form zu versuchen, über sozusagen magische Kräfte das Leben zu bestimmen, das hat jeder. Auch so Konstrukte. Es fahren noch drei Autos vorbei und wenn der dritte ein Opel ist, dann kommt mein Mann doch noch um die Ecke oder derjenige, den ich auserwählt habe und auf den ich hier warte. Oder wenn er bis zum sechsten Auto nicht da ist, gehe ich nach Hause. Ist alles nur ein Spiel, aber trotzdem behalten wir uns diese Fantasie bei und benutzen die eigentlich ein Leben lang, um selbstsuggestiv uns ja sowas zu konstruieren, dass wir doch mehr Macht und Einfluss auf unser Leben haben, als wir es tatsächlich haben. Wir unterscheiden uns von anderen Mitgliedern des Tierreichs, indem wir ein sehr hochentwickeltes Gehirn haben. Und unser Gehirn ist so fähig, weil wir diese komplexe Assoziation bilden. Wir müssen aber nicht immer Komplexität haben, suchen, implementieren, sondern es ist so, dass beispielsweise, man kann das auch auf der Ebene der Gedächtnisbildung reduzieren, weil die Zusammenhänge kommen, weil wir Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Erinnerungen sind wie ganz viele Puzzleteile, die zusammengebracht werden. Und es wird ein Sinn daraus gemacht, wenn ein ganz bestimmtes Ereignis vielleicht sich wiederholt ergeben hat, verstärken sich die Assoziationen, dass man vielleicht dann denkt, jedes Mal, als ich irgendwie Erfolg hatte in einer Situation, habe ich eine ganz bestimmte Handlung ausgeführt oder vielleicht habe ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise bekleidet. Dann, wenn das so ist, dass man letztes Mal so gut abgeschnitten hat, dann glaubt man ja auch daran und dann sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese rosa Unterhose auch sauber ist und ich sie anziehen kann, weil sonst kann die Sache nur schief gehen. Wir neigen dazu, diese Art Begründung zu finden und das ist eigentlich auch etwas sehr Natürliches. Wir glauben, wir könnten alles in unserem Leben verstehen. Und wir glauben, wir müssten alles in unserem Leben verstehen und planen können. Sonst bricht die Welt zusammen und wir würden unseres Lebens nicht mehr Herr. Das ist vollkommener Quatsch. Psychologische Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit Unvorhersehbarkeiten sehr viel besser umgehen können, als sie glauben. Und wir täten gut daran, uns daran zu erinnern. Ich bin wirklich, vor wenigen Tagen war ich unterwegs zu einem Theaterstück und ich war zu spät. Ich musste rennen und das hätte nicht gereicht. Dann habe ich Autostopp gemacht. Das habe ich seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht. Ich bin jetzt 45 und ich habe Autostopp in Zürich, wo man mich wirklich kennt auf der Straße. Und was passiert? Fahren ganz viele Autos an mir vorbei. Ich denke die ganze Zeit, was für ein Scheiß, ich mache Autostopp. Wie peinlich, ja. Und dann hält tatsächlich, weißt du, wer? Ein Inder, der auf dem Weg ist. Es war Sonntag, der ist auf dem Weg zu der einzigen Poststelle, die auf hatte, weil er Bewerbungsschreiben eingeschmissen hat. Ganz ein netter Inder, der konnte Deutsch, der ist gerade dabei, seinen Job zu verlieren. Und der hat mich auch vor die Tür gebracht. Und ich denke so, warum machen wir das nicht mehr? Weil es war eine so schöne Begegnung. Ich gehe in das Auto rein, da drin läuft irgendwie indische Musik. Es hängen Sachen rum, wo du denkst, das ist ein anderes Land hier. Und ich war doch für eine Viertelstunde in Indien an dem Sonntag, nur weil ich Autostopp gemacht habe. Ich kam genau rechtzeitig und ich habe ihm seither viele gute Wünsche gewünscht, damit er seine Stelle findet, die er möchte. Also ich drücke ihm jetzt die Daumen und vielleicht hilft es, wenn jetzt noch die Geschichte am Radio kommt. Zufällig. Ich finde, die nach wie vor beste und knappste Definition ist tatsächlich die der Gebrüder Grimm. Zufälle sind Ereignisse, die sich unserer Vernunft oder unserer Absicht entziehen. Und das liegt nämlich daran, dass wir eine Information, die wir bräuchten, um diese Ereignisse vorhersehen und planen zu können, dass wir die nicht haben. Das liegt also daran, dass wir nicht allwissend sind. Für Gott gibt es keine Zufälle, wenn es Gott gibt. Für uns Menschen gibt es Zufälle, weil wir nicht allwissend sind. So in früheren Jahrhunderten, also mit diesem Newton'schen Weltbild, das ja doch eher ein bisschen deterministischer war. Das heißt also, dass man sich vorgestellt hat, wenn man nur alle Parameter der Welt kennen würde, dass man die Welt komplett und exakt beschreiben könnte zu allen Zeiten in alle Richtungen. Das funktioniert allerdings so nicht. Es gibt eine Beschreibung der Mikrowelt, der kleinen Systeme, der Teilchen, der Atome, Moleküle auch noch. Das ist die Quantentheorie. Auf die bezieht sich ja auch der Ausspruch von Einstein, Gott würfelt nicht. Die Quantentheorie sagt, es ist tatsächlich nicht vorbestimmt, was dieses Quantensystem als nächstes machen wird, sondern das ist genuin zufällig, kann man sagen. Da haben wir keinen Einfluss drauf und da kennen wir auch keine Gleichung. Alle Versuche, auch dahinterliegende Gleichungen und Erklärungen zu finden, kann man als fehlgeschlagen betrachten. Denn diese Quantentheorie und die Folgerungen daraus, die haben sich dermaßen bewährt, dass man da gar nicht mehr drum herum kommt. Also die Welt ist so, da müssen wir uns mit abfinden. Gott würfelt und Einstein hat nicht recht gehabt. Life, it's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, I really. You be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise. Crossroad to hell or paradise. But little did I know. Ja, mach nur einen Plan. Oder Das Leben ist eine Wundertüte. Von Ulrike Burgwinkel und Simonetta Dibban. Justice and crime, I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played for Liverpool. Wir würden nicht hier sitzen, ich würde nicht in ein Mikrofon sprechen und diese Sprache würde nicht in Bits und Bytes zerlegt werden und aufgenommen werden können, wenn die Quantentheorie nicht gültig wäre. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als solche Situationen, wo man wirklich so nett überrascht wird und man denkt, ach, in dem Moment war ich auf derselben Wellenlänge wie meine beste Freundin. Life is a business, risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war a man. Es gibt keinen absolut blinden Zufall. Also man kann nicht x-beliebiges in der Natur machen. Unter Umständen kann es auch so sein, dass viele Dinge noch nicht genügend verstanden sind, um die dahinterliegende Gesetzmäßigkeit zu sehen. Manchmal ist es so, dass man zufällig beim ersten Mal, manchmal sogar leider, wenn man erst probiert oder noch nichts aufgezeichnet wird, dann klappt der Take und alles, hätten wir das doch aufgenommen und dann so First Take, eigentlich müsste man dann immer alles mitschneiden, aber das passiert manchmal, dass man so einen Glückstreffer hat wie ein Ass. Es gibt ja Menschen, die lieben das Chaos. Die gehen gerne in den Tag, ohne zu wissen, was auf sie zukommt und die gehen dann mit den Dingen so um, wie sie sich ihnen stellen. Glauben die zumindest. Es war eine der vielleicht größten Einsichten der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, welch enorme Rolle der Zufall in unserer Welt spielt. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and grand. Es hat mit Blauäugigkeit zu tun. Die Leute, die nicht an die Zufälle glauben, die werten das immer ab, weil das ist naiv. Es ist naiv zu glauben, dass man mit Glück weiterkommt oder so. Ich denke eher, dass man es verlernt im Laufe des Lebens und dass man es wieder zurücklernen muss, zu erkennen, was Zufälle sind oder offen zu sein tatsächlich. Ich meine, man muss einfach Zeit haben. Das ist ja logisch, dass wenn man halt ganz klar durchstrukturiert ist, dass es keinen Platz für Zufälle hat. Obwohl wir genetisch prädestiniert sind, überall Muster zu entdecken, doch mal dem Zufall eine Chance geben ab und zu. Es sprach Hans-Jörg Krumpholz. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Hanna Steger. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.